1. Die sind die Wörtergers, des Sohns Jakes, ein feierlich Osage, in der man bekennt, das sich intensivem Gott bemüht, jedoch debi erschöpft worden dehinschwund. 2. Erklart dies damit, dass sich für zu unwissend halt, als Mensch zu gelten, und im menschlich Einsicht fehle. 3. Zu dem Habe kein Weisheit erwerben, die es im ermöglichen Word, den Heiligen, also Gott, zu erkennen. 4. Fragt rhetorisch, wer zum Himmel auf in herb gestigen ist, wer den Wind in seinen Handen halt, die Wasser in ein Touch bindet und die Enden der Ode festlegte, und fordert den Zuhörer auf, dessen Namen und den sein Sohns zu nennen, falls dies wiss. 5. Jeds Wort Gottes ist rein und bewahrt, erweis sich als Schutz für all Gene, die bei im Zuflucht suchen. 6. Man soll seinen Worten nichts hinzufügen, damit Gott einen nicht zur Rechenschaft sieht und man als Lügner entlarvt wird. 7. Zwei Dinge erbit ICH von dir, verweigere sie mir nicht, bever ICH sterb. 8. Halte Falschheit und Lügen von mir fern, gib mir weder Armut noch Reichtum, sondern gewahr mir lediglich das notwendige Massen Nahrung. 9. Den Word ICH zu sat, konnte ICH Gott verlunien und fragen, wer ist Yahweh, Word ICH hingen zu arm, konnte ICH stehlen und somit den Namen meines Gottes in Teren. 10. Verliemt niemals einen Connect bei seinem Herrn, den sonst konnte dich verfluchen und du musstest die Konsequenzen tragen. 11. Es gibt ein Geschlecht, das seinen Vater verflucht und sein Mutter nicht ehrt. 12. Dieses Geschlecht holt sich für rein, obwohl es von seiner Unreinheit nicht gewaschen ist. 13. Es ist ein Geschlecht, das mit hochmütigem Blick und erhobenen Wimpern auftritt. 14. Ein solches Geschlecht besitzt sein Weihschwörter und ein Jebis Weihmesser, die Bedürftigen von der Oder zu Wörtelgen und die Armen aus der Gesellschaft zu verdrängen. 15. Die Blutsorgerin, ein Symbol für unersattlich Gie, hat zwei Tochter, die Standing gib her. Gib her, rufen, es gib drie Dinge, die niemals sat wer den, und via, die niemals genig, sagen. 16. Die sind die Unterwelt, der unfruchtbare Mutterschoss, die Erde, die niemals genig Wasser bekommt, und das Feuer, das niemals genig, sagt. 17. Ein Orge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegenüber der Mutter verachtet, wird von den Reben am Bark ausgehackt und von den Jungen Adlern gefressen werden. 18. Drie Dinge scheinen mir zu wunderbar und via kann ich nicht begreifen. 19. Der Weg des Adlers am Himmel, der Weg der Schlange auf einem Felsen, der Weg eins Schiffs mitten auf dem Meer und der Weg eins Manes mit einem Mädchen. 20. Anlich verholte sich mit dem Verholten einer ehebrecherischen Frau, sie beget die Tat, wischt sich den Munde be und behauptet dann, nichts unrecht getten zu haben. 21. Unter drie Dingen erbeb die Erde, und via kann sie nicht ertragen. 22. Ein Sklave, der König wird, ein niedertrachtiger Mensch, der im Überfluss lebt. 23. Ein lange Verschmart Frau, die schließlich heiratet, und ein Magd, die Eierherrin verdrängt. 24. Via Geschöpf auf der Erde sind klein, doch besitzen sie bemerkenswert Weisheit. 25. Die Ameisen sind ein Vogue one gross Stork, bereiten jedoch im Sommer eine Nahrung vor. 26. Die Klipdaxi sind ebenfalls ein Schwarzvogue, bohren aber eier Wohnungen sicher in Felsen. 27. Die Huschrecken haben keinen König, doch siehen sie all in Jordaniten Schormen aus. 28. Ein Eidex kann man leicht mit der Hand fangen, denn findet man sie sogar in Königspalasten. 29. Drie Geschöpf schreiten majestätisch, und via bewegen sich wordevoll. 30. Der Lo, der Mächtigste unter den Tyren, der vor niemandem Zurückweigt. 31. Ein Kampf bereits führt, ein Siegenbock und ein König, dem niemand widerstehen kann. 32. Wenn du dich in Überheblichkeit unvernünftig verhalten oder boses geplantest, dann lege die Hand auf den Mund und schweige. 33. Denn wie das Pressen von Milchbutter erzeugt und das Pressen der Nase Blatt herverhaft, so führt das Pressen des Zorns unweigerlich zu streit.